brutal mit Absicht, wie Wutal bei Nacht ist. Zugedrückt mit Hasch, bis ich für einen Zug mit Kraft ist. Der Loop kommt drastisch für den Guten mit Fahrt, wenn dich muss shooten, lasst mich hoffen, nur nicht das Gasch bin. Einer von denen, den die Geister hier sehen. Ich reiß mich von denen los, um weiterzugehen. Die Vergangenheit schiebt sich mir vor, mir Scheiße zu vermitteln. Lern aus meiner Weisheit Tor, sonst schon 30 weiße Kittel. Ich such die Alternative zu Zerstörung des Geistes. Ist komplett Aufgabe des unerhörten Kleinkinds. Ich finde Menschen nett, finde ich unter denen bin. Keine zwei Sätze, nur kannst du das erledigen. Ich bin 1:1, ich, doch tut mir leid zur Zeit nicht. Dein Leben für die Arbeit, sorry, meins nicht. Ich bleib dich, auf deine Attitüden scheiß ich. Mein Leben steht aus meinem Spliff und Mädel zu meinem Bleistift. Ich heiß nicht, Johnson da zu liegen in Kotze. Ich rap für die Chance, nur mal vom Leben zu kosten. Es ist kompliziert, schwierig, langwierig wie üblich. Horizontal der Aufstieg, ich bemühe mich. Ich hab's nicht leicht, denn der Weg ist müßig, nicht lebenswürdig. Ich hab's nicht leicht, inszeniert ständig und ständig belügt dich. Nichts optional, kein Auftrieb, nix, du fügst dich und hast's nicht leicht. Doch der Segen schützt dich, wir reden nützt nichts, wir haben's nicht leicht. Ich schumm, läufst los, weil du weißt nicht, wohin mit deinen Gefühlen. Sie hauen dich um, spontan oder Holzstoß, doch trinken können kein Leiden kühlen. Man hat sich leicht auf diese Erde, und was hat's genutzt mit einer Beschwerde? Nichts ist Ausschluss, rausschmiss weiter, gar nicht loszuwerden. Ich brauch den Ausbruch, laut zum Ausdruck, bring Output und Aufschub und Freestyle, wenn ich Gedanken ausspuck. Du musst es so sehen, ich hab mir das Leben hier nicht ausgesucht. Ich muss mit Gott reden, doch ich glaube, er ist schon ausgebucht. Von so vielen Menschen, die andauernd Probleme haben. Glück brauch ich nicht verarbeiten, nur das Pech aus Regentagen. Was soll ich besser machen? Es ist nicht einfach. So in den letzten Jahren war alles irgendwie viel leichter. Ich will nicht stecken bleiben und auch nicht festwachsen. Ich will zum Essen greifen und wie bei einem Fest schmatzen. Ich will den Dreck hier schreiben und ihn dir grad verpassen. Ich will Lexus mit Weibern und Sex auf dem Radkasten. Ich will ein Checkbuch mit Sekt trinken aus Flaschen. Hab ne Menge zu tun, doch ist nicht easy zu schaffen, Digga. Ich hab noch viel vor, Digga. Es ist kompliziert, schwierig, langwierig wie üblich. Horizontal der Aufstieg, ich bemühe mich. Ich hab's nicht leicht, denn der Weg ist müßig, nicht lebenswürdig. Ich hab's nicht leicht, inszeniert ständig und ständig belügt dich. Nichts optional, kein Auftrieb, nix, du fügst dich und hast's nicht leicht. Doch der Segen schützt dich, wir reden nützt nichts, wir haben's nicht leicht. Ich brauch massig Energie, bin schon hastig am Ziehen. Nichts mit Last, ich bedien, ich muss arbeiten gehen. Fühl mich fast wie Termiten auf dem Platz, den sie leben. Nur der Bass, meinem Video und der Knall. Das System, ich halt wie von Zielen, doch ich kann sie nicht sehen. Ich bin Asi für viele, die meine Lasten nicht verstehen. Drum lebe ich abgeschieden von jeglichen Parasiten. Nehme nicht mal die Hand anbieten, wenn mein Leben darin liege. Ich hab mein Leben gewünscht und bloß ein Streben nach Glück. Doch Teufel in meiner Seele schmeißt mich in der Regel zurück. Ist es eben das Stück, das ich mir schon lange ersehne. Nur ein Schritt muss man für die Anfänge gehen. Ich kann euch lange was erzählen und hoffe, ihr habt gut zugehört. Aber besser, ihr fragt euch selber, was zu nehmen, als dazugehört. Du bist mein Zuhören, kriegst es gerade hin zu zerstören. Doch ich will schaffen, doch das ist sehr schwer zu erlernen. Es ist kompliziert, schwierig, langwierig wie üblich. Horizontal der Aufstieg, ich bemühe mich. Ich hab's nicht leicht, denn der Weg ist müßig, nicht lebenswürdig. Ich hab's nicht leicht, inszeniert ständig und ständig belügt dich. Nichts optional, kein Auftrieb, nix, du fügst dich und hast's nicht leicht. Doch der Segen schützt dich, wir reden nützt nichts, wir haben's nicht leicht.